Bei dem bewältigenden Sieg über Sito Kaiba habe ich so beeindruckt, dass ich beschlossen habe, deine erstaunlichen Fähigkeiten zu fest. Ich fordere dich zu einem ganz speziellen Duell heraus. Wir spielen mit einem sehr schweren